kulturelle Prägung und Entwicklung der Gesellschaft. Die wollen ja alle, aber sie hatten die Chance nicht. Dieser Satz ist für manche richtig und für viele falsch. Im Übrigen ist das mit dem Wollen so eine Sache. Als 13-jähriger Schüler wollte ich schon gerne Latein lernen. Ich wollte auch jeden Tag eine Seite Vokabeln in der Wortkunde üben. Ich tat es nur nicht, trotz vieler Ermahnungen von Eltern und Lehrern. Am Ende blieb ich sitzen. Unter anderem mit einer 5 in Latein, die ich zurecht bekam. Das war mir eine Lehre. Ein für allemal hatte ich begriffen, dass niemand mir die Vokabeln einfach in den Kopf tut. Bei mir hat die Sanktion und die Furcht, es nicht zu schaffen, gewirkt. Sie wirkt übrigens bis heute und die weitere Bildungslaufbahn befördert. Wären meine Eltern bildungsfern und Hartz-IV-Empfänger gewesen, so wäre ich diesen Weg wahrscheinlich auch gegangen. Was weiß man schon mit 13 Jahren? Wer keinen Ehrgeiz hat und keine Not fürchtet, der kann kaum motiviert und gar nicht sanktioniert werden. Unsere Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ist insoweit aufgebaut auf Illusionen über die menschliche Natur. Zwar ist heute unbestritten, dass der rational handelnde Homo economicus eine Kunstfigur ist, schon deshalb, weil Rationalität bei oft widersprüchlichen und wechselhaften eigenen Präferenzen schwer zu definieren und bei ungewissen Rahmenbedingungen noch schwerer durchzuhalten ist. Durch die Rationalitätsprämisse wird der Mensch kognitiv überfordert. Auf jeder kognitiven Ebene aber vermag er dem von ihm wahrgenommenen eigenen Nutzen sehr wohl zu folgen. Die Hypothese, dass der Mensch im Zweifel eigennützig handelt, hat stets eine hohe prognostische Kraft. Damit ist die Komplexität des instinktgesteuerten und kulturell vermittelten Verhaltens aber nicht annähernd erklärt. Auf die genetische Prägung des Menschen wird die kulturelle Prägung der Gesellschaft, in der er seine Sozialisation erfährt, aufgesetzt und die Prägungen durch sein unmittelbares Umfeld treten hinzu. Insofern spielt in der Menschheitsgeschichte neben der genetischen Evolution durch natürliche Selektion die kulturelle Evolution eine Rolle, die Menschen und Gesellschaften in ganz unterschiedliche Richtungen führen kann. Die säkularisierte Industriegesellschaft, in der wir leben, ist nur eine von vielen denkbaren Entwicklungsrichtungen mit zahlreichen Unterformen. Natürlich funktioniert die süditalienische Gesellschaft völlig anders als die Gesellschaft im Schwabenland, und beide sind weit entfernt vom amerikanischen Mittelwesten. Die jeweils unterschiedliche kulturelle und zivilisatorische Entwicklung führt zu unterschiedlichen Fortpflanzungs- und Überlebensmustern und bringt auch unterschiedliche genetische Ausprägungen hervor. Hier wirken kulturelle Entwicklung und natürliche Selektion aufeinander ein. Dass sich beispielsweise die Hautfarbe an unterschiedliche Selektionsbedingungen bereits in wenigen Generationen anpasst, ist bekannt. Grundsätzlich gilt das auch für körperliche Fähigkeiten, mentale Dispositionen und intellektuelle Eigenschaften. Es ist daher nur natürlich, dass sich Völker und Gesellschaftstypen mit unterschiedlichen kulturellen Traditionen auf die Anforderungen der modernen Industriegesellschaft besser oder schlechter einstellen und ganz unterschiedliche Entwicklungsstände haben. Der moderne Sozialstaat hat die seit Beginn der Menschheitsgeschichte geltenden Selektionsmechanismen außer Kraft gesetzt, indem er die Sterblichkeit vom materiellen Status weitgehend entkoppelt hat, und das ist gut so. Er hat ferner die Alterssicherung vom Fortpflanzungsverhalten gelöst, was wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Netto-Reproduktionsraten vieler moderner Industriegesellschaften weit unter das bestandserhaltende Niveau gesunken sind. Die früheren, eher ständisch orientierten und auf ererbten Privilegien aufbauenden Gesellschaften banden einen großen Teil der Begabten in ihrer jeweiligen Schicht. Je größer die Durchlässigkeit einer Gesellschaft wurde, je meritokratischer sie wurde, umso mehr passte sich die soziale Schichtung den Begabungsprofilen an. Die unteren Schichten gaben die Begabteren nach oben ab und die oberen Schichten, die weniger Begabten, nach unten. Diese Differenzierung erfolgt umso radikaler, je mehr Chancengleichheit in einer Gesellschaft herrscht. Eine Problematik, die grundsätzlich unaufhebbar ist. Die Annahme, Chancengleichheit könne Ungleichheiten aufheben, ist also ein großer Irrtum. In Wirklichkeit wirkt die Chancengleichheit verschärfend in einem bitteren Sinne. In einer wirklich chancengleichen Gesellschaft ist jemand nur noch aus Gründen unten, die in seiner Person liegen. In Deutschland beobachten wir schon seit vielen Jahren die allmähliche Verfestigung und das beständige Wachstum einer weitgehend funktions- und arbeitslosen Unterklasse. Aus den bereits beschriebenen Gründen treibt ein relativ hohes garantiertes Grundeinkommen diese weniger Leistungsstarken in die Nichtbeschäftigung und bindet sie dort. Der moderne Sozialstaat, speziell deutscher Prägung, tut aber obendrein einiges dafür, dass die weniger Qualifizierten und weniger Tüchtigen tendenziell fruchtbarer sind als die Qualifizierteren und Tüchtigeren. Die materielle Sorge für die Kinder wird ihnen vollständig abgenommen. Für jedes Kind erhalten die Eltern 322 Euro monatlich als vom Staat garantiertes soziales Existenzminimum. Dies ist ein maßgeblicher Grund dafür, dass die Unterschicht deutlich mehr Kinder bekommt als die mittlere und obere Schicht. Für einen großen Teil dieser Kinder ist der Misserfolg mit ihrer Geburt bereits besiegelt. Sie erben erstens gemäß den Mendelschen Gesetzen die intellektuelle Ausstattung ihrer Eltern und werden zweitens durch deren Bildungsferne und generelle Grunddisposition benachteiligt. Siehe dazu auch Kapitel 6. Die Probleme einer verfestigten und nicht ausreichend in den produktiven Kreislauf integrierten Unterschicht überlagern sich zudem mit den ungelösten Integrationsproblemen eines großen Teils der Migranten aus der Türkei, Afrika sowie dem Nahen und Mittleren Osten. Aber sie sind mit diesen Problemen nicht deckungsgleich. Siehe dazu Kapitel 7.